Am 3. Juni fand im Künstlertheater vom Bezirk Ryanggang eine zentrale Veranstaltung zum 80. Jahrestag des Sieges in der von Genossen Kim Il-sung organisierten und geleiteten historischen Schlacht von Pozzenbo statt. Daran beteiligten sich der Vorsitzende des Kabinetts der DVRK, Park Bong-zu, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK, weitere verantwortliche Funktionäre der Partei, des Staates und der Armee, die leitenden Mitarbeiter der Partei, des Militärwesens, der Ministerien, der zentralen Institutionen und des Bildungswesens, die verdienstvollen Persönlichkeiten, die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, die Parteipropagandamitarbeiter, die an der Exkursion zu den revolutionären Kampfgedenkstätten im Gebiet um das Gebirge Paektu teilnehmen, die Funktionäre und Baustoßgruppenangehörigen der Division 206, die leitenden Mitarbeiter und Werktätigen im Bezirk Ryanggang. Der stellvertretende Vorsitzende des Setka der Partei der Arbeit Koreas, Kim Ki-nam, Mitglied des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas und Mitglied des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK, hielt ein Referat. Der Referent betonte, die Schlacht von Pozzenbo habe nach der hervorragenden strategischen Konzeption von Genossen Kim Il-sung dazu stattgefunden, den bewaffneten Kampf gegen den japanischen Imperialismus tief ins Inland auszudehnen und alle Landsleute zum gesamtnationalen Widerstandskampf auszurütteln. Der glänzende Sieg in der Schlacht sei ein historisches Ereignis von großer Bedeutung im antijapanischen bewaffneten Kampf des koreanischen Volkes und den nationalen Befreiungskämpfen der Völker der Welt gewesen. Die Schlacht von Pozzenbo stehe als ein bedeutsames Ereignis, das den konsequenten, souveränen und antiimperialistischen Standpunkt, an dem die koreanischen Revolutionäre in der ganzen Zeit des antijapanischen bewaffneten Kampfes festgehalten hätten, restlos demonstriert und die Unbesiegbarkeit der von Genossen Kim Il-sung geleiteten Sache für die Befreiung der Heimat nachhaltig bestätigt habe, sowie als eine historische Schlacht, die in die Geschichte des antijapanischen revolutionären Kampfes des koreanischen Volkes eingegangen sei, in Ruf. Die Flamme von Pozzenbo, die in den vergangenen 80 Jahren den Weg der koreanischen Revolution beleuchtet habe, lodere unter der weißen Führung von Genossen Kim Jong-un, der die im Gebirge Paektu begonnene koreanische Revolution glänzend vollende, als Banner des Kampfes für den endgültigen Sieg noch heftiger auf. Man solle die Wahrheit der Geschichte, dass die Verteidigung des Sozialismus den Sieg und der Verzicht darauf den Tod bedeute, niemals vergessen und den koreanischen Sozialismus, das größte patriotische Erbe von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, unter Einsatz von Blut, Schweiß und Leben standhaft verteidigen und ewig glorifizieren.